Alter. Ich wohne im Bierzelt und das ist mein Leben. Lass ich mal nicht reingrätschen. Hey! Mach sie sagen. Nachdem Analsex sieht dein Loch aus wie ein Schokodonut. Ich heb den Lohn ab und zeig dir meine großen Bälle. Wir machen Urlaub, dafür in der Gummizelle. Wir sind im Rotlicht und hängen nackig ab. Wenn im Amlektronisch von unseren Decken ab. Kann keine zurückhalten, weil sie so devot ist. Fließt sie mich in den Mund deiner Mutter, weil sie es so gewohnt ist. Die 8-8 kommt in die Bank mit der 9mm Glack in der Hand. Gib mir das Geld, sonst pustet die Pump. Wir bleiben in den Mund, dein Hirn an die Wand. Ich zeig wie ein kleiner Junge mit dem Finger da, da. Alle los, ficken, ficken, ja, ja. Mach sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. Mach sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. Ich steh morgens auf und pfeif mir das erste Bier hin. Nach dem Frühshoppen erst einmal zum Sozin. Warten, los hier, wo bleibt mein Hartz IV? Ich hab kein Geld mehr auf der Kante, also sag's mir. Ich bin arbeitslos und häng den ganzen Tag ab. Mit meinem Assi-Park am Hermannplatz vor Karstadt. Ich schnorr nach Kleingeld, doch du machst nur die dicken Scheine. Ich überfall dich nicht für die Kohle, sondern nur aus Langeweile. Ich hab nichts zu verlieren, denn ich bin komplett abgebrannt. Meine Inneneinrichtung besteht nur noch aus einer Hantelbank. Ich hatte mal einen Kleiderschrank, jetzt hab ich nicht mal mehr Klamotten. Unter meine Socken trauen sich nicht mal mehr die Motten. Siehste meine Potten, das war mal echter Adidas. Jetzt lauf ich durch ne Pfütze und sofort sind meine Füße nass. Ich hasse das, die Schuhe haben mehr Löcher als ne Frau. Eulen seh mich an und schreien, wat ne Sau. Was sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. Mach sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. Du musst draufgehen, dich zu betteln ist wie nekrophil sein. Man kann sich auf die faule Haut legen. Bist nur ein Clown, eben deshalb ist die Freundin weg. Ein Typen, die dich wie ein Vogelnest zwischen die Bäume hängt. Was, ich komm nicht rein, ich mach die Party platt. Mach sie sagen, wenn ich dir an die Haare pack. Über den Boden zieh, die Messerklinge braucht. Das ist wie mit Liebe, du kriegst Schmetterlinge in den Bauch. Ich bin ein Arschloch und ich steh dazu. Ich wach morgens auf und kipp mich mit deinem Träger zu. Triff mich auf der Straße, ich bin auf Pöbeln aus. In meiner Crew sind mehr Schränke als im Möbelhaus. Ich hol die Klöten raus, der Eiermann ist da. Alle Bräute schreien, yeah! Mach sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. Mach sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. GCM, Crunchy, Tarek, Sip, Sip in unserem Body. Ach du am Grotti, ich verfolge mein Hobby. Denn ich bin Wachser und das ist mein Life-Struggle. Es geht um Stempel fälschen und Verflaschen einsammeln. Doch ich bin Tarek und das ist mein Street-Hustle. Ich hänge aus dem Wagen, Kettensäge, Skimaske. Ich will Studenten fotzen und hänge im Buchladen ab. Deine Frau sieht mich an und ihre Fruchtblase platzt. Dein Ex muss ihn jetzt in den Staubsauger halten. Der Sau bleibt die Luft weg, wie hoch in den Alpen. Ich ficke dich, bis mein Schwanz Krampfadern hat. Die Party findet in einem Tanzlager statt. Den KIZ bedeutet Ende der Meinungsfreiheit. Ihr feiert unter Zwang, es ist Tag der deutschen Einheit. Ich lass die Reifen quietschen und mache Fotzenstopp. Hat du wärst kein Open Minded, du kriegst ein Loch im Kopf. Mach sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. Mach sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. Mach sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. Mach sie sagen, Abo, Abo. Abo, Abo. Ich wuchs auf einem Autofriedhof auf, wo ich begann mich von Radkampf und Stoßstangen zu ernähren. Guck mich an, ich scratche. Ich scratche wieder. Ich scratche immer noch. Ich bin immer noch da.